Irgendwie steht meine Welt jetzt Kopf. Und mein Herz macht klopf, klopf, klopf. Heute leg ich meine Wünsche raus. Und ich warte auf den Nikolaus. Ich bin happy, wenn du an mich denkst. Ich hab für dich ein ganz tolles Geschenk. Und ich zünde eine Kerze an. Und dann warte ich auf den Weihnachtsmann. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Das Weihnachtslied, das ich gern sing. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Das Christkind, die Geschenke bringt. In den Straßen hört man Stille nach. Und ich liege hier noch wach. Am Kamin häng ich die Socken auf. Und ich stelle meine Stiefel raus. Und dann hol ich einen Weihnachtsbaum. Und dann schmück ich mit dir den Raum. Wenn im Hasenbau ein Lichtlein brennt, ja, dann ist bei Schnuffel auch Advent. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Das Weihnachtslied, das ich gern sing. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Das Klingeling, kling, ding, ding, das Weihnachtslied, das ich gern sing. Kling, klingeling, kling, ding, ding, kling, klingeling, kling, ding, ding, das Christkind die Geschenke bringt. Irgendwie steht meine Welt jetzt Kopf und mein Herz macht klopf, klopf, klopf. Heute leg ich meine Wünsche raus und ich warte auf den Nikolaus. Ich bin happy, wenn du an mich denkst. Ich hab für dich ein ganz tolles Geschenk. Und ich zünde eine Kerze an. Und dann warte ich auf den Weihnachtsmann. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Das Weihnachtslied, das ich gern sing. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Kling, kling, kling, kling, ding, ding. Das Christkind die Geschenke bringt. In den Straßen hört man Stille Nacht. Und ich liege hier noch wach. Wenn im Hasenbau ein Lichtlein brennt, ja, dann ist bei Schnuffels auch Advent.